Der alte kurzbeinige Mann irrte im Garten herum und starrte lange auf den See. Ganz blind innen von zurückgestockten Tränen konnte er sich doch nicht erwehren zu sehen, wie schön diese Landschaft war. Hinter silbrigem Licht grünwellig aufsteigend, schwarz schraffiert mit den dünnen Strichen von Zypressen, blickten weichfarbig die Hügel und hinter ihnen schroffer die Berge, streng und doch ohne Hochmut die Lieblichkeit des Sees überschauend. Wie ernste Männer, geliebter Kinder belangloses Spiel. Wie das Lind sich aufbreitete mit offener, blumiger, gastlicher Gebärde. Wie das lockte, gütig und glücklich zu sein, dies zeitlos selige Lächeln Gottes in seinen Süden hinein. Glücklich. Der alte Mann wiegte verworren den allzu schweren Kopf. Hier könnte man glücklich sein. Einmal hab ich's auch haben wollen, auch einmal selber fühlen, wie schön die Welt der Sorglosen ist. Endlich nach 50 Jahren Schreiben und Rechnen und Feilschen und Schachern auch einmal ein paar helle Tage genießen wollen. Einmal, einmal, einmal, ehe man mich einscharrt. 65 Jahre, mein Gott, da hat der Tod einem die Hand schon im Leib. Und das Geld hilft einem nichts mehr und die Doktoren. Nur ein paar leichte Atemzüge wollte ich vorher, auch einmal etwas für mich. Aber mein Vater selig hat schon immer gesagt, das Vergnügen ist nichts für unser Ein, man trägt seinen Pack am Rücken bis ins Grab. Gestern habe ich gemeint, auch ich dürfte einmal mir's wohl sein lassen, gestern. Da war ich so etwas wie ein glücklicher Mensch, hab mich gefreut an meinem schönen, hellen Kind, mich gefreut an ihrer Freude. Und schon hat mich Gott gestraft, schon nimmt er mir's weg. Denn das ist vorbei, jetzt für immer. Ich kann nicht mehr sprechen mit meinem eigenen Kind. Ich kann ihr nicht mehr in die Augen schauen, so schäme ich mich. Immer werde ich daran denken müssen, zu Hause, im Büro und nachts im Bett. Wo ist sie jetzt? Wo war sie? Was hat sie getan? Nie mehr ruhig nach Hause kommen. Und da sitzt sie und springt mir entgegen, und das Herz geht mir auf, wenn ich sie sehe, jung und schön. Wenn sie mich küsst, werde ich mich fragen, wer hat sie gestern gehabt, diese Lippen? Immer in Angst leben, wenn sie von mir fort ist, und immer mich schämen, wenn ich ihre Augen sehe. Nein, so kann man nicht leben. So kann man nicht leben.